1. Im wir Hundertaktik den Jahr nach dem Ausug der Israeliten aus Ägypten, im Wirten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siu, dem Zweiten Monat, begann König Salomo den Tempel für Yahweh zu bauen. 2. Das von König Salomo für Yahweh errichtet Gebäude war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. 3. Die Halle vor dem Hauptraum des Gebäudes maß 20 Ellen in der Länge und 10 Ellen in der Breite, ostlich vor der Breitzeit des Gebäudes gelegen. 4. Bracht am Gebäude Fenster und die Nite Borkenwerk vergittet waren und Schrag nach in ein Fehlen. 5. Under one des Gebäudes errichtet auf einen Anbau, der Diwanda des Hauses, den Hauptraum und den Hinterraum ringsam umgab, wo durch Seitengemarker entstanden. 6. Das unter Stockwerk Diocese Anbaus war 5 Ellen breit, das mittlere 6 Ellen und das dritte 7 Ellen, die außen im Gebäude Absatz angebracht waren, ein Eingreifen in Diwanda zu vermeiden. 7. Beim Bau des Gebäudes wurden Stein verwendet, die bereits im Steinbruch fertig zugerichtet waren, so dass waren der Errichtung weder Hammer noch Meißel oder ander Eisenwerks zu hören waren. 8. Die Tür zum untersten Seitenstock befand sich auf der Sudseite des Gebäudes, über ein Wendeltreppe gelangt man zum mittleren und von dort zum dritten Stockwerk. 9. So errichtet und vollendet das Gebäude, dessen Dach mit Balken und Tafelwerk aus Zedenholz bedeckt. 10. O errichtet den Anbaurings im das gesamte Gebäude, wo bei jed Stockwerk fünf Ellen hoch war, und verb und in mit dem Haus durch Zedenbalken. 11. Daraufhin erging das Wort Yahwehs und Salomo. 12. Ich word auf Diocese Gebäude Octon, das du errichtest. Wenn du Jedoch in meinen Satzungen wandelst, mein Rektor befolgst und el mein Gebot beach test, am darin zu leben, dann word ich mein Wort und dir erfüllen, das ich deinem Vater David gegeben habe. 13. And ich word in mitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. 14. So errichtet Salomo das Gebäude und vollendet es. 15. A verkleidet die Innenwand des Gebäudes mit Zedenholz Breton, vom Fassboden bis zu den Deckenbalken. Den Fassboden des Gebäudes bedeckte mit Zypressen Breton. 16. Die 20 Ellen auf der hinteren Seite des Hauses verkleidet vom Fassboden bis zu den Balken mit Zedenholz Breton, im so den Hinterraum, das Allerheiligste, zu schaffen. 17. Der Hauptraum vor dem Hinterraum des Gebäudes maß 40 Ellen. 18. Das Innere des Gebäudes war vollständig mit Zedenholz verkleidet, das mit Schnitzereien von Kolokinthen und Blumengirlanden versiert war, so dass kein Stein sichtbar war. 19. Im Inneren des Gebäudes richtet einen Hinterraum ein, dort die Leid mit dem Gesetz Yahwehs aufzustellen. 20. Dieser Hinterraum war 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch, Ubersog in mit feinem Gold und fertigt einen Alter aus Zedenholz Darveren. 21. Salomo Ubersog das Gebäude in mit feinem Gold und bracht Goldin Ketchen Kür vor dem Hinterraumen, den ebenfalls mit Gold bedeckt. 22. Das gesamte Gebäude, einschließlich des Alters, der zum Hinterraum gehort, Ubersog a vollständig mit Gold. 23. Im Hinterraum fertigt zwei Kerub aus Holz vom Wilden Obermann, die Jewels zen Ellen Hock waren. 24. Ein Flügel des Kerubs maß 5 Ellen und der andere Flügel ebenfalls 5 Ellen, so dass die Spannweite von einem Flügeln zum anderen zen Ellen betrug. 25. Der andere Kerub maß ebenfalls zen Ellen, beide Kerub hatten die gleichen maß und die gleiche Gestalt. 26. Die Hove Jeds Kerubs Betrug Zen Ellen. 27. Stelte die Kerub in die Mitte des innersten Gebäudeteils, wo bei ihr ausgebreiteten Flügel so positioniert waren, dass ein Flügel die Einwand beruht und der Flügel des anderen Kerubs die Anderwand, waren ihr Flügel in der Mitte des Raums aneinanderstoßen. 28. Die Kerub Ubersogo mit Gold. 29. An Allen Wanden des Gebäudes random Lies Schnitzereien von Keruben. Palmen. Und Blumengirlanden anbringen, so wohl innen als auch außen. 30. Auch den Fassboden des Gebäudes Ubersogo innen und außen mit Gold. 31. Für die Tür des Hinterraums ließ er Terflügel aus Holz vom Wilden Ulbomen fertigen, die obere Einfassung der Tür und die Seitenpfosten bildeten ein Funfeck. 32. Auf den beiden Terflügeln aus Ulbom Holz ließ Schnitzereien von Keruben, Palmen und Blumengelanden anbringen und überzog dies, insbesondere die Keruben Palmen, mit breitgeschlagenem Gold. 33. Ebenso ließ er für den Eingangs am Hauptraum Viereckage Pfosten aus Holz vom Wilden Ulbom anfertigen. 34. Dazu gehorten zwei Terflügel aus Cypressenholz, wobei jeder Flügel aus zwei drehbaren Blatten bestand. 35. A Leasebildwerk von Keruben, Palmen und Blumengelanden anbringen und überzog sie Präzis Pass und zu den Schnitzereien mit Gold. 36. Die Mauer am den inneren Vorhof baute aus drei Largen Quadersteinen und einer Lage Zedenburken. 37. Im Wirten Jahr, im Monat Sil, wurde der Grundstein für den Tempel Jahwes gelegt. 38. Im Elften Jahr, im Monat Bull, dem Opten Monat, wurde der Tempel nach allen seinen Teilen und Vorgaben vollendet, so dass der Bau insgesamt 7 Jahre dauert.